Wenn in diesen schlaflosen Nächten die Endlosschleife sich nicht mehr dreht und wenn der Wind aus der richtigen Richtung und durch die geöffnete Zeitschleuse weht, dann höre ich die Laute von damals Geräusche, mit denen ich lebte, mit meiner Musik. Rollende Züge am Bahndamm rangieren, voller Schläge aus der Fabrik und Milchkannen scheppern und Ausflurgeflüster und Tratschen und Fluchen über den Zaun. Und Spatzengeschilp und Pferdegetrappel und Lachen und Weinen und Lachen der Frauen. Und Mauersegler schrillen in den Abend in die lauretanische Litanei aus. St. Marien klären Fanfaren, ein Zug der HJ zieht da extra vorbei. Die Mädchen im Hof leiern Abzellreime, Magrika Röckblecht im Radio. Aus Viehwaggons diese Rufe und Schreie und Taubengurren, eine Tür schlägt zu, was ist das für ein Quietschen unter den Dielen, wer seufzt und stöhnt da vor Freude und Schmerz? Wer singt da am Tresen vom Erwin Cibula und wer steigt da ein und ganz hoch in die Terz? Ja, und ich höre die alten Lieder, die schönen, die dummen und die voller Gier nach richtigem Leben, die Stimmen ganz heiser von rostigem Eisen, von Schnaps und von Bier. Ich höre das Grölen der sauberen Kerle, ihr bester Bald und der Judah Barek. Ich höre den Wind in den Apfelbäumen, den Regen auf Blech über unserem Versteck, Gekreisch auf dem Schulhof und die Sirenen, das Jaulen und Pfeifen der Bomben im Fall. Und dann diese wimpernschlaglange Stille und dann diesen ganz endgültigen Knall. Und wie ich gesungen, für mich oder andere und wo das auch war, im Feuer im Zelt auf Straßen und Plätzen, in Kellern und Kirchen, in Sälen und Hallen, für nichts oder Geld. Die Laute von damals, mit denen ich lebte, erwachte und einschlief und träumte die. Geräusche von damals, die hallen noch nach, die Laute von damals verklingen nie. Und wenn in diesen schlaflosen Nächten die Endlosschleife sich nicht mehr dreht, dann suche ich hinter diesen Akkorden auf meiner Gitarre ein anderes Lied.